Die Agenda hier bei D-Radio Wissen mit der zweiten Webshow dieses Tages und es geht um Pornos. Also Pornos im Netz gucken ist natürlich, das wissen wir, bequemer und anonymer, denkt man ja, als jetzt in die Videothek gehen und einen ausleihen. Das haben sich bestimmt auch viele Nutzer der Porno-Website RedTube gedacht und die waren dann garantiert leicht überrascht, als da plötzlich so ein Brief ins Haus kam in den letzten Tagen und da drin steckte eine Abmahnung. Man soll es doch bitte in Zukunft unterlassen, Filme wie Amanda's Secret bei RedTube zu gucken. Und außerdem solle man bitte noch 250 Euro dafür zahlen, dass man es schon getan hat. Tja, tausende RedTube-Nutzer haben in den vergangenen Tagen solche Post bekommen. Wir haben in der Webschau hier bei uns schon drüber berichtet. Und jetzt haben wir Neuigkeiten. Das über das quasi, was hinter diesen RedTube-Abmahnungen steckt. Sprechen wir drüber mit Martina Schulte aus unserem Webschau-Team. Vielleicht kannst du noch mal kurz, Martina, so ein bisschen die Beteiligten zusammenfassen. Also wer hat hier wen abgemahnt und so? Also die Ermittlungen gegen die RedTube-Nutzer hat eine Schweizer Firma namens The Archive angestrengt. Und diese Firma, The Archive, hat die Verwertungsrechte an so tollen Erotikkrachern wie Amanda's Secret, Dream Trip oder Miriam's Adventures. Und diese Firma, The Archive, hat über einen Berliner Anwalt die im Netz notorisch bekannte Abmahnkanzlei U&C, Uhrmann und Kollegen, engagiert, die wiederum letzte Woche damit begonnen hat, Abmahnungen an die RedTube-Nutzer rauszuschicken, die eben diese Filmchen angeschaut haben. Und der Fall hat dann in den letzten Tagen ganz schön Fahrt aufgenommen. Der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke, der viele der Abgemahnten vertritt, der erzählt dazu auf seinem YouTube-Kanal Folgendes. Über das Wochenende merkten wir dann schon hier in der Kanzlei, dass das ganz neue Dimensionen annimmt und dass vermutlich 20.000 bis 30.000 Leute abgemahnt worden sind. Tatsächlich haben bis heute in rund 4 Tagen 1.500 Menschen versucht, hier in der Kanzlei anzurufen. Wir haben es so geschafft, etwa 800 zurückzurufen. Also das ist eine Welle, wie ich sie in 7 Jahren File-Sharing-Verteidigung noch nicht gesehen habe. Deswegen sage ich, das ist so ziemlich die größte Abmahnwelle, die wir in Deutschland erlebt haben. Das sagt der Rechtsanwalt Christian Solmecke. Was genau wird denn überhaupt den Nutzern vorgeworfen in diesen Abmahnungen? Urheberrechtsverletzung. Die Abmahnanwälte Uhrmann und Kollegen sind der Ansicht, dass das Streamen eines Films eine Vervielfältigung darstellt. Und das wäre eben laut Urheberrechtsgesetz strafbar. Klar ist, dass beim Streaming von Filmen im Netz im Arbeitsspeicher deines Computers Dateien zwischengespeichert werden. Das geschieht halt, damit die Filme nicht anfangen zu ruckeln, damit du das gut schauen kannst. Und scheinbar sind jetzt eben die Kölner Richter, die über diesen Fall entschieden haben, die sind eben der Meinung, dass es sich beim Zwischenspeichern der Dateien, also wenn man einen RedTube-Porno schaut, dass es sich technisch dabei um so einen ähnlichen Vorgang handelt wie beim File-Sharing. Da werden ja von vornherein Daten komplett auf deinen Rechner geladen. Ob das jetzt rechtlich wirklich so zu werten ist, das ist sehr umstritten und darüber haben wir ja auch in unserer ersten RedTube-Webschau schon ausführlich gesprochen. Viel interessanter ist gerade die Frage, wie die Abmahnanwälte überhaupt beweisen konnten, dass jemand sich bei RedTube jetzt tatsächlich Miriams Abenteuer und Amandas Geheimnisse angeschaut hat. Also wie konkret sie an die Namen und Adressen gekommen sind. Wie sind sie denn wohl dran gekommen? Gibt es da Vermutungen? Ja, bei der Beweisführung scheint es eben nicht ganz koscher zugegangen zu sein. Das vermuten zumindest derzeit verschiedene Computerzeitschriften und auch ein paar Tech-Blogs. Das Computermagazin Chip schreibt zum Beispiel, es sei sehr wahrscheinlich, dass The Archive, also diese Firma, die die Rechte an den Erotikfilmchen besitzt, dass sie mehr als nur eng mit der Firma zusammengearbeitet hat, die mit ihrer Software die IP-Adressen der Nutzer ausfindig gemacht hat. Und es gibt da eben verschiedene Erfahrungsberichte von Nutzern in Foren von verschiedenen Computerblogs. Und diese Erfahrungsberichte legen halt eben den Schluss nahe, dass die Nutzer richtig gezielt in so eine Art Abmahnfalle reingelockt worden sind. Wie hat die Falle funktioniert? Wie ging das? Also Betroffene in den Foren von Golem, Chip und Heise berichten, dass ihr Rechner beim Aufrufen von RedTube erstmal auf eine andere Seite umgeleitet worden ist. Und zwar auf die Seite Traffic Holder. Das ist ein Angebot für Betreiber von Pornoseiten und Traffic Holder leitet den Internetnutzer dann, also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Porn eingibst oder so bei Google, dann sorgt halt Traffic Holder dafür, dass du bei einem bestimmten Pornoanbieter landest, der dafür bezahlt, also der für diesen Service bezahlt hat. Und bei dieser Weiterleitung sollen dann eben die Zugriffsdaten, also die IP-Adressen der Nutzer registriert und gespeichert worden sein. Und anschließend wurden dann die Nutzer extra eben auf genau diese Angebote, auf Mirandas Geheimnis und was weiß ich, was für ein Secret weitergeleitet. Und die haben sich also sozusagen die Bälle selber zugespielt im Endeffekt. Wäre das denn illegal, wenn dem wirklich so ist, dass da so gezielt weitergeleitet wurde und gespeichert wurde? Also die Welt schreibt, theoretisch wäre es möglich, dass die Ermittlungsfirma, also die Archive, Traffic Holder dafür bezahlt hat, gezielt eben die Pornosucher auf die Seiten von RedTube weiterzuleiten. Das heißt, die Firma, die die Urheberrechtsverletzung abmahnt, hätte vorher gezielt die Nutzer über ihre eigens registrierten Seiten zu den Pornos geleitet. Und die Welt kommt zu folgendem Schluss. Damit hätten die Ermittler die später abgemahnten Pornozugriffe selbst generiert. Und das wäre, schreiben die hier, von der rechtlichen Wertung zumindest ein fragwürdiges Vorgehen. Vor allem ein hinterlistiges Geschäftsmodell, möchte ich mal behaupten. Ja, total fies. Werden da jetzt Behörden hellhörig? Wird da jetzt ermittelt irgendwie? Ja, es ist so, also verschiedene Medien berichten schon, dass die Kölner Staatsanwaltschaft die Berichterstattung sehr aufmerksam verfolgt und da jetzt eben auch Ermittlungen aufgenommen hat. Nicht nur wegen dieser Sache, die ich gerade erklärt habe, sondern noch wegen einer anderen Sache. Weil die gehen auch noch gegen einen der Anwälte vor, der diese Abmahnwelle losgetreten hatte. Weil zwischengeschaltet war noch ein Rechtsanwalt namens Daniel Sebastian und der hatte die Anträge für die Abmahnwelle formuliert, mit denen die Telekom eben das Landgericht Köln die Telekom gezwungen hat, die Anschlussdaten der Nutzer rauszugeben. Und der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke, den wir vorhin ja auch schon gehört haben, der ist der Ansicht, dass auch bei diesem Antrag gezielt in die Trickkiste gegriffen wurde, also dass die Formulierung dem Gericht nahelegen sollten, dass es sich bei RedTube um eine Download-Seite und nicht um ein Streaming-Portal handelt. In dem Antrag steht drin, die Menschen, die sollen im Internet auf Download-Portalen etwas heruntergeladen haben. Download-Portalen, sagt ihr da? RedTube ist doch kein Download-Portal. Richtig. Da liegt nämlich der erste Fehler. Und da ist auch schon der erste Grund, warum die ersten Anwälte gegen Daniel Sebastian jetzt wiederum Strafanzeige erstattet haben wegen Betruges und Datenmissbrauchs, weil sie sagen, hier ist dem Gericht in Köln etwas vorgegaukelt worden. Das Landgericht Köln selber spricht da übrigens mittlerweile von einem Versehen bei der Abfassung der Beschlüsse. Und der bloggende Rechtsanwalt Vetter, der meint so ein bisschen suffisant im deutschen Wall Street Journal, es sei wahrscheinlich so eine Art Gemengelage aus geschickter Formulierung der Anwälte und vielleicht auch einem fahrlässigen Schnelllesen der Kölner Richter gewesen, was also jetzt irgendwie dazu geführt hat, dass sie halt die ganzen IP-Adressen rausgegeben haben. Meine Güte, klingt alles ein bisschen durcheinander, ein bisschen fishy, nicht ganz koscher. Macht denn diese Anwaltskanzlei mit den Abmahnungen weiter? Also lassen die sich von all dem beeindrucken? Also laut einem Bericht der Welt war das alles erst der Anfang. Die abmahnende Kanzlei UNC wird mit der Aussage zitiert, dass sich das Portal RedTube, dass das erstmal nur ein Testballon gewesen sei. Und man habe eben auch in anderen Portalen schon ermittelt und man rechnet eben damit, auch Nutzer von anderen Portalen in den kommenden Monaten anzuschreiben. Cashys Blog schreibt dazu, man darf gespannt sein, was nun noch passiert, welche Portale überwacht werden. Hierbei wird es nicht nur auf Erotik beschränkt bleiben. Die nächste große Abmahnwelle wird sich auch das Streaming vornehmen, zumindest so lange, bis eindeutig festgelegt ist, was erlaubt ist und was nicht. Ich glaube, das wird ganz spannend. Das wird uns alle noch beschäftigen. Auch alle Leute, die keine Pornos online gucken, sondern vielleicht einfach ihre Lieblingsserien irgendwo streamen und denken, damit sind sie, wie du eben ja gesagt hast, eigentlich mehr oder weniger auf der legal sicheren Seite. Alles rund um RedTube und die Abmahnungen hat Martina natürlich für euch in Links zusammengestellt, wenn ihr nochmal nachlesen wollt. Alles, was sie erwähnt hat, auf deradiowissen.de. Claro.